geboren bin ich als Schuldner. Doch jetzt sind die Schulden abbezahlt. Wann immer ich unter Menschen bin, bin ich es, der sich in der Sonne ahlt. Denn ich bin ein Spieler, auch dann noch, wenn ich schlechte Karten hab. Ein Lebensspieler, dem Leben heutzutage fehlt jeder Ernst. Darum spiel ich bis ins Grab, spiel ich bis ins Grab. Ich meine Laune und manchmal auch nur meinen Verstand. Ernst nehme ich Insolvenzverfahren der Psyche, doch alle Schulden sind gewandt. Denn ich bin ein Spieler, auch dann noch, wenn ich schlechte Karten hab. Ein Lebensspieler, dem Leben heutzutage fehlt jeder Ernst. Darum spiel ich bis ins Grab. Das Leben sollte kein Spiel sein. Drum nehme ich das Spielen ernst und singe diesen Text, damit auch du einmal das Spielen lernst. Das Leben sollte ernst sein. Gewidmet einem eigenen Stand, Verwirklichung der Gene, doch dies ist die Zeit, in der alles verschwamm. Doch ich bin ein Spieler, auch dann noch, wenn ich schlechte Karten hab. Ein Lebensspieler, dem Leben heutzutage fehlt jeder Ernst. Darum spiel ich bis ins Grab, spiel ich bis ins Grab. Spiel ich bis ins Grab, spiel ich bis ins Grab.